وبركاته. طيب ان شاء الله فنجر ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، meine lieben Brüder und Schwestern, das Thema der Güte, das Thema der Güte zu den Eltern ist ein großartiges Thema, mit dem ein Muslim mit äußerst großem Bestreben umgehen muss. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Güte befohlen und den Ungehorsam verboten. So ist es unsere Pflicht, Allah subhanahu wa ta'ala zu gehorchen und den Eltern mit Benehmen und Verständnis zu begegnen. Und dies ist unser Thema heute, inshallah. Diesbezüglich, meine lieben Brüder und Schwestern, gibt es einige Verhaltensweisen und gesetzliche Regeln im Umgang mit den Eltern. Betrachten wir zunächst einmal die Beweise aus dem Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim. Im Koran werden einige Verse bezüglich der Pflicht zur Güte zu den Eltern und den großartigen Vorzügen der Güte erwähnt. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. Genauso sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Und dient Allah und gesellt ihm nichts bei, und zu den Eltern sollt ihr gütig sein. Und im nächsten Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Wenn nun einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, so sag nicht zu ihnen, pfui, und fahre sie nicht an, sondern sag zu ihnen ehrerbietige Worte. So befahl Allah subhanahu wa ta'ala die guten Worte und die guten Taten, nachdem er die schlechten Worte und die schlechten Taten verbot. Subhanahu wa ta'ala sagt die Worte, so sag nicht zu ihnen pfui. Bedeutet, und dies ist das geringfügigste Wort, das auf auf Verärgernis und Belästigung hinweist. Und wenn es ein geringfügigeres Wort gäbe, so hätte Allah es erwähnt, um uns davor zu warnen. So darf man den Eltern auch nicht den geringsten Schaden zufügen und sie kein schlechtes Wort hören lassen. Die Worte und fahre sie nicht an, bedeutet, tadel sie nicht mit Worten und sage dich nicht von ihnen aus Unzufriedenheit los. Und die Worte, sondern sag zu ihnen ehrerbietige Worte. Bedeuten, rufe sie nicht bei ihrem Namen oder ihrer Kunya, sondern sag, o mein Vater oder o meine Mutter, und genauso sagst du zu ihnen ehrerbietige Worte. Die Eltern bringen ihren Kindern das höchste Opfer und sogar und Sorge dar. Die Mutter trägt es unter Anstrengung in ihrem Leib und schwebt zur Zeit der Geburt zwischen Leben und Tod. Der Vater ist währenddessen ständig mit seinen Gedanken und Bemühungen bei ihr und hilft ihr, so gut es in seinen Kräften steht. Nach der Geburt des Kindes erziehen sie das Kind mit ungeheuer Liebe, ungeachtet der Anstrengung und der harten Arbeit, die diese Aufgaben begleiten. Und beide stehen mit dem Entschlossenheit, Geduld und ohne jedes Bedauern oder Zorn gegenüber. Allah subhanahu wa ta'ala verdeutlicht den Anlass für die Güte den Eltern, zu den Eltern, um die Seelen wach zu rütteln, indem er subhanahu wa ta'ala sagt, und wir haben die Menschen, seine Eltern, anbefohlen, seine Mutter hat ihn unter wiederholter Schwäche getragen und seine Entwöhnung erfolgt innerhalb von 2 Jahren, sei mir und deinen Eltern dankbar, zu mir ist der Ausgang. Ibn Kathir rahimahullah sagte, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hier die Erziehung. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hier die Erziehung, Anstrengung und Mühsal der Mutter durch ihre Wachbleiben Tag und Nacht, um das Kind daran zu erinnern, die Eltern gut zu behandeln, wie dies in der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt wird, und sag, mein Herr, erbarme dich ihrer, wie sie mich aufgezogen haben, als ich klein war. Und aufgrund dessen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sei mir und deinen Eltern dankbar, zu mir ist der Ausgang. Das bedeutet, ich werde dich dafür reichlich belohnen. Allah subhanahu wa ta'ala lobte seinen Diener Yahya alayhi salam dafür, dass er gottesfürchtig und gütig zu seinen Eltern war und nicht gewalttätig oder widerspenstig. So eilte er, ihnen zu gehorchen und war weder hochmütig gegenüber dem Gehorsam zu seinem Herrn noch zu seinen Eltern. Und Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns über Isa alayhi salam durch seine subhanahu wa ta'ala Aussage, und gesegnet hat er mich gemacht, wo immer ich bin, und angeordnet hat er mir, das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten, solange ich lebe, und gütig gegen meine Mutter zu sein, und er hat mich weder gewalttätig noch unglücklich gemacht. Und Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns auch über die Güte Ismails zu seinem Vater, denn als Allah Ibrahim offenbarte, seinen Sohn zu opfern, gehorchte der Sohn, fügte sich dem Befehl Allahs subhanahu wa ta'ala, verhielt sich demütig gegenüber seinem Vater und sagte, O mein lieber Vater, tu, was dir befohlen wird. Du wirst mich, wenn Allah will, als einen Standhaften finden. Als sie sich beide ergeben gezeigt hatten und er ihn auf die Seite der Stirn niedergeworfen hatte, riefen wir ihm zu, O Ibrahim, du hast das Traumgesicht bereits wahrgemacht. Gewiss, so vergelten wir den Gutes Tuenden. Dieser rechtschaffene, gütige Sohn half seinem Vater bei der Errichtung des Beit al-Atiq, nämlich Mekka, al-Kaaba und der Bekka. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und gedenkt, als Ibrahim die Grundmauern des Hauses errichtete, zusammen mit Ismail, da beteten sie, unser Herr, nimm es von uns an, du bist ja der Allhörende und Allwissende. Und genauso versammelten sich die Kinder Jakobs bei seinem Tod und ihn um ihn herum, und er befahl ihnen, oder wart ihr etwa Zeuge, als Jakob der Tod nahte, als er zu seinen Söhnen sagte, wem werdet ihr nach mir dienen? Sie sagten, wir werden deinem Gott und dem Gott deiner Vorväter Ibrahim, Ismail und Ishaq dienen, als dem einen Gott, und ihm sind wir ergeben. Und ebenfalls im edlen Koran erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala das Beispiel mit den beiden rechtschaffenen Töchtern, die für ihren älteren Vater, der nicht mehr in der Lage war zu arbeiten, die Tiere zu hüten und die Tiere vor dem fremden Hirten zu schützen, damit ihre Tiere sich nicht mit den seinen vermischten. Sie warteten, bis die Menschen mit den Tränken fertig waren, um dann ihre Tiere zu tränken. Allah veranlasste es, dass sie Musa begegneten und dass er für sie die Tiere tränkte, eine von ihnen heiratete, für sie den Ertrag der Arbeit einbrachte und 10 Jahre lang selbst die Tiere tränkte. Meine lieben Brüder und Schwestern, betrachten wir nun die Beweise aus der prophetischen Sunna. In der Sunna finden wir den Hadith, in dem Abdullah ibn Mas'ud den Gesandten sallallahu alaihi wasallam fragte, welches ist die vorzüglichste Tat? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete, das Gebet in seiner rechten Zeit. Er fragte, und danach? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwiderte, die Güte zu den Eltern. Berichtet von Al-Bukhari und Muslim. Dies bedeutet, dass die Güte zu den Eltern vor der Anstrengung Allah subhanahu wa ta'ala bevorzugt wird. Und das Spenden für die Eltern und das Erfüllen ihrer Bedürfnisse ist eine Art der Anstrengung auf dem Weg Allahs. Aufgrund dessen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er sich auf den Weg machte, um sich für seine Kinder zu bemühen, so ist dies auf dem Weg Allahs. Und wenn er sich auf den Weg macht und sich für seine Eltern bemüht, so ist dies auf dem Weg Allahs. Und es ist einer Person nicht möglich, die Rechte seines Vaters zu erfüllen, außer wenn er ihn als Sklave vorfindet und ihn dann freikauft. So wie dies der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass man die Rechte seines Vaters nur dadurch erfüllen kann, wenn man ihn irgendwo als Sklave vorfindet und ihn dann aus der Sklaverei freikauft. Die Güte zu den Eltern ist eine großartige Tür zum Paradies, meine lieben Brüder und Schwestern. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Vater ist die mittelste Tür des Paradies. Dies bedeutet, die beste und höchste Tür des Paradieses. Und Allah subhanahu wa ta'ala machte seine Zufriedenheit von der Zufriedenheit der Eltern und seinen Zorn von dem Zorn der Eltern abhängig. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam befahl Muawiya ibn Shahiwa bezüglich seiner Mutter, haltet an ihr fest, denn das Paradies liegt unter ihren Füßen. Haltet an ihre Füße fest, denn dort befindet sich das Paradies. Diese beiden Hadithe sind Hassan, sind gut. Und seine sallallahu alaihi wasallam Aussage, haltet an ihren Füßen fest, bedeutet, seid demütig ihr gegenüber. Denn er sagt nicht, Kopf, haltet an ihren Kopf fest, sondern haltet an ihren Füßen fest, bedeutet, seid demütig ihr gegenüber. Diese Hadithe bedeuten, dass das Paradies nur durch die Zufriedenheit der Mutter erreicht werden kann. Und aufgrund dessen, meine lieben Brüder und Schwestern, muss unser Umgang mit unseren Eltern besser sein als der Umgang mit unseren Freunden. Weshalb? Und warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala bezüglich der Eltern sagt, und senke für sie aus Barmherzigkeit den Flügel der Demut und sag, mein Herr, erbarme dich ihrer, wie sie mich aufgezogen haben, als ich klein war. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, bezüglich der Freunde, und senk deinen Flügel für diejenigen von den Gläubigen, die dir folgen. Seid bitte aufmerksam, welcher der beiden Verse ist gewaltiger? Und senke für sie aus Barmherzigkeit den Flügel der Demut und sag, mein Herr, erbarme dich ihrer, wie sie mich aufgezogen haben, als ich klein war. Oder, und senke deinen Flügel für diejenigen, von den Gläubigen, die dir folgen. Ganz bestimmt. Die erste Sura. Das bedeutet, du musst mit deinen Eltern besser umgehen als mit deinen praktizierenden Freunden. Und genauso sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als der Mann ihn fragte, welche Menschen haben das meiste Anrecht auf meine gute Gefährtenschaft? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, deine Mutter. Der Mann wiederholte seine Frage dreimal und der Prophet wiederholte dreimal seine Antwort und sagte danach, viertmal, dein Vater. So kommt die gute Behandlung der Eltern von der guten Behandlung der Brüder und Freunde. Die Güte zu den Eltern bei den rechtschaffenen Vorfahren, meine Brüder und Schwestern. Wie war die Güte zu den Eltern bei den Gefährten? Wie war es bei den rechtschaffenen Vorfahren? Es war eine großartige Angelegenheit. Urwa ibn al-Zubayr rezitierte immer im Sujud, O Allah, vergib al-Zubayr ibn al-Awwam. Und Asma bint Abi Bakr, so hat er für seine Eltern in seinem Sujud gesprochen. Weiter gab es einen Mann unter den Tabi'in, der da Beste der Tabi'in war. Sein Name war Uwais al-Qarni. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtete uns über ihn, indem er sagte, er hat eine Mutter, die er gütig behandelt. Wenn er Allah beschwört, würde er ihm gewähren, Allahu Akbar. Er hat eine Mutter, die er gütig behandelt. Wenn er Allah beschwört, würde er ihm gewähren. Und Zain al-Abidin, der ebenfalls zu den Tabi'in gehörte, behandelte seine Mutter mit sehr viel Güte, so dass man ihm sagte, du gehörst zu den gütigsten Menschen zu seiner Mutter. Jedoch sehen wir dich nie mit ihr aus einer Schüssel speisen. Er antwortete darauf, ich habe Angst davor, dass meine Hand ihrem Blick zuvorkommt, so dass ich dadurch ungehorsam zu ihr bin. Ein weiteres Beispiel, meine lieben Brüder und Schwestern, ist die Aussage von Ibn Abi Burda. Ich hörte meinen Vater erzählen, dass er Ibn Umar in einem jemenitischen Mann sah, der den Tawaf verrichtete und seine Mutter auf seinem Rücken trug und sagte, ich bin ein Lasttier für sie. Er sagte, meinst du, dass ich sie damit entschädigt habe? Er sagte, nein, noch nicht einmal einen Schrei. Er sagte, nein, noch nicht einmal einen Schrei. Wobei die Mutter bei der Entbindung viele Schreie macht. Er sagte, nein, noch nicht einmal einen Schrei. Jedoch hast du gut gehandelt und Allah wird dich für das Wenige reichlich belohnen. Meine lieben Brüder und Schwestern, betrachten wir nun die Vorzüge der Güte gegenüber den Eltern. Wenn jemand fragt, welche sind die Vorzüge der Güte zu den Eltern und welche sind die guten Folgen, die die Güte zu den Eltern mit sich bringen, wir möchten uns motivieren, damit wir dieses großartigen Benehmen praktizieren. Denn wenn der Mensch die Vorzüge kennt, ermutigt ihn dies dazu, es zu praktizieren. Erstens, es gehört zu den Gründen für die Annahme der Taten. Es gehört zu den Gründen für die Annahme der Taten. So erinnert ihr euch an die Geschichte der Leute in der Höhle, Al-Kahf, die Allah subhanahu wa ta'ala mit ihren rechtschaffenen Taten angerufen haben. Höhle, also eine Höhle. Einer unter ihnen hatte ältere Eltern, um die er sich kümmerte. So verschob sich durch dieses Bittgebet der Fels von der Höhle um ein Stück. Zweitens, die Güte zu den Eltern ist eine Buße für die große Sünde. Der Beweis dafür ist, dass ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam kam und sagte, O Gesandter Allahs, ich habe eine gewaltige Sünde begangen, gibt es eine Reue für mich? Er sallallahu alaihi wasallam sagte, hast du eine Mutter? Er sagte, nein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, hast du eine Tante mütterlicherseits? Er sagte, ja. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, so behandle sie mit Güte. Drittens, die Güte zu den Eltern ist ein Grund für den Segen und die Vermehrung der Versorgung. Oder gehört dies nicht zu dem Aufrechterhalten der Verwandtschaftsbande? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer möchte, dass seine Versorgung vermehrt wird und seine Lebenszeit verlängert wird, der soll seine Verwandtschaftsbande pflegen. Viertens, wer seinen Vater und seine Mutter gütig behandelt, dessen Kinder werden ihn auch gütig behandeln. Und wer ungehorsam ihnen gegenüber war, dessen Kinder werden ihm ebenfalls ungehorsam sein. Thabit al-Banna sagte, ich sah einen Mann, der seinen Vater an einer bestimmten Stelle schlug. Daraufhin wurde zu ihm gesagt, was soll das? Der Vater sagte, lass ihn, denn ich schlug meinen Vater an derselben Stelle. Und so wurde ich durch meinen Sohn geprüft, der mich auch an dieser Stelle schlug. Seid gütig zu euren Eltern, zu euren Vätern, zu euren Müttern, so werden eure Söhne und Töchter zu euch gütig sein. Fünftens, die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala ist von der Zufriedenheit der Eltern abhängig und der Zorn Allah subhanahu wa ta'ala ist vom Zorn der Eltern abhängig. Meine lieben Brüder und Schwestern, wie sollen sie nun aussehen? Nämlich die Form der Güte. Wenn jemand sagt, wir wissen über die Angelegenheit ihre Beweise und ihre Vorzüge Bescheid und wollen auch danach handeln. Welche Formen der Güte gibt es also? Oder wie können wir in der Tat gütig handeln? So sagen wir, die Güte drückt sich in Aussagen, Tat und Vermögen aus. Sie beinhaltet Freundlichkeit, Milde und Liebe und das Unterlassen von hartherzigen Aussagen und vom Erheben der Stimme, ganz zu schweigen von der Beschimpfungen und Beleidigungen. Man muss sie mit den schönsten Namen rufen und nicht mit den Vornamen. Des Weiteren küsst man ihre Hand und ihren Kopf, spendet ihnen und für sie und lehrt sie das, was sie für ihre diesseitigen und religiösen Angelegenheiten benötigen. Auch muss man ihnen gehorchen und sie erfreuen. Wenn du deine Eltern erzürnst, was des Öfteren vorkommt, wie kannst du dies wieder gut machen? Du kannst, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, dies wieder gut machen, indem du sie erfreust und sie zum Lachen bringst, aufgrund des Hadiths. Gehe zu ihnen zurück und bringe sie zum Lachen, genauso wie du sie zum Weinen gebracht hast. Dies ist die Buße. Gehe deinen Eltern nicht voran, wenn es erforderlich ist. Außer wenn es erforderlich ist. Wie zum Beispiel nachts und so weiter. Als Umar ibn Dhar verstarb, sagte sein Vater: O Allah, ich habe ihm das vergeben, was er an meinen Rechten vernachlässigte, so vergib ihm das, was er an deinen Rechten vernachlässigte. Er wurde gefragt: Wie war dein Leben mit ihm? Er antwortete: Wenn er nachts mit mir unterwegs war, ging er immer voraus und tagsüber lief er immer hinter mir. Und er bestieg kein Dach, unter dem ich mich befand. Auch darf der Sohn keine Abneigung gegenüber dem Urin und den Ausscheidungen der Eltern haben, wenn sie das hohe Alter erreicht haben und unter der Krankheit der Inkontinenz leiden, sondern er muss sie unterstützen und ihnen helfen, den Wudu zu verrichten. Man darf ihnen auch nicht tief und lange in die Augen schauen, denn dies gehört ebenfalls zu der Güte zu den Eltern. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran Karim: Mein Herr, erbarme dich ihrer, wie sie mich aufgezogen haben, als ich klein war. Und Nuh alayhi salam sagte: Mein Herr, vergib mir und meinen Eltern und denjenigen, der als Gläubiger mein Haus betritt, und den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen, und stütze die Ungerechten nur noch tiefer und stürze die Ungerechten nur noch tiefer ins Verderben. Daraus entnehmen wir, meine lieben Brüder und Schwestern, dass wir für unsere Eltern Bittgebete machen müssen, seien sie am Leben oder nach ihrem Tod. Wenn sie also deine Hilfe brauchen, so helfe ihnen, wenn sie dich rufen. So erwidere ihren Ruf sofort. Und wenn sie dir etwas befehlen, so gehorche ihnen. Spreche mit ihnen in milder Weise und nicht aggressiv. Du wünschst ihnen das, was du dir selbst wünschst. Du erfüllst dein Versprechen, behandelst ihre Freunde gut und bittest für sie um Vergebung. Des Weiteren besteht die Güte aus Stufen. Wenn zum Beispiel ein leckeres Essen vorbereitet wird, so rufe deinen Vater und bring ihm Wasser, so dass er seine Hände waschen kann, und verrichte die selbst, denn dies ist gütiger, als wenn du jemanden beauftragst. Meine lieben Brüder und Schwestern, werfen wir nun einen Blick auf die Arten der Güte, die die Eltern nach dem Tod erreichen. Beschränkt sich die Güte zu den Eltern nur auf ihr Leben, können diejenigen, die ungehorsam waren und deren Vater und Mutter schon verstorben ist, nachholen, was vergangen ist? Und was sind die Arten der Güte, die sie nach dem Tod noch erreicht? Erstens, das Bittgebet für sie. die großartigste Art, in der Bittgebet, in das Bittgebet, und das beste Bittgebet ist das um Vergebung und Barmherzigkeit. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah erhebt die Stufe des rechtschaffenen Menschen im Paradies. So sagt dieser, O Herr, wofür bekomme ich dies? Allah subhanahu wa ta'ala wird sagen, durch das Bitten um Vergebung für dich durch deinen Sohn. Zweitens, das Geben von Almosen für sie. Die Almosen, As-Sadaqa, für die Eltern erreichen sie. Ein Mann sagt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, meine Mutter ist verstorben, nutzt ihr meine Almosen für sie? Er sallallahu alaihi wasallam sagte, ja. Der Mann sagte, ich besitze einen Garten, in dem ich Früchte anpflanze, und ich mache dich dafür zu meinem Zeuge, dass ich den Garten für sie spende. Drittens, die Beziehung zu ihren Freunden pflegen und sie gut behandeln. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die größte Güte ist das, der Mann, die Beziehung zu den Freunden des Vaters pflegt, nachdem der Vater verstorben ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer die Beziehung zu seinem Vater in seinem Grab pflegen möchte, so soll er nach ihm die Beziehung zu den Brüdern des Vaters pflegen. Und viertens, die Erfüllung seines Testaments. Selbstverständlich muss man sein Testament erfüllen und umsetzen, falls sie eins verfasst hat. Meine lieben Brüder und Schwestern, betrachten wir nun die Ungehorsam, der Ungehorsam und seine Gefahren. Der Ungehorsam und seine Gefahren. Was den Ungehorsam betrifft, so ist dies eine sehr schwerwiegende Sache. An-Nawawi, Imam An-Nawawi, rahimahullah, wurde gefragt, wenn jemand ungehorsam gegenüber seinen Eltern ist und diese in Unzufriedenheit mit ihm starben, besteht eine Möglichkeit, diese zu beseitigen und auf ihnen Anspruch in Jenseits zu verrichten? Er antwortete darauf, was ihren Anspruch in Jenseits anbetrifft, so können sie nicht darauf verzichten, jedoch soll er nach der Reue für sie viel um Vergebung bitten und Bittgebete für sie machen. Er soll auch für sie spenden, wenn er dazu in der Lage ist. Ihre Freunde ehren, die Verwandtschaftsbande pflegen und ihre Schulden ausgleichen, wenn er dazu in der Lage ist. Und das Schaden der Eltern, meine Brüder und Schwestern, und der Gehorsam ihnen gegenüber, ist eine sehr, sehr üble Angelegenheit, die Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Buch erwähnt hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat von einer sehr abscheulichen Form in seinem Buch berichtet, in dem er subhanahu wa ta'ala sagt. Und diejenigen, der zu seinen Eltern sagt, pfui über euch, versprecht ihr mir etwas, ich sollte hervorgebracht werden, wo vor mir bereits Geschlechter dahingegangen sind, während sie beide Allah um Hilfe anrufen, wehe dir, glaube doch, gewiss Allahs Versprechen ist wahr. Da sagt er, das sind nur Fabeln der Früheren, das sind diejenigen, gegen die das Wort unvermeintlich fällig geworden war, unter anderen Gemeinschaften und den Dschinn und der Menschen, die bereits vor ihnen dahingegangen sind. Gewiss, sie sind ja Verlierer. Dies ist eine Beschreibung des Ungehorsams gegenüber den Eltern, obwohl sie ihm Ratschläge gaben und ihn zu Allah subhanahu wa ta'ala aufrufen, jedoch widersetzt er sich ihnen noch mehr. Und die Geschichte von Nuh liegt uns in dieser Hinsicht sehr nahe. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet im Koran und er sagte, steig hinein im Namen Allahs, erfolge seine Fahrt, erfolge seine Fahrt und seine Landung. Mein Herr ist fürwahr allvergebend und barmherzig. Er fuhr mit ihnen dahin, inmitten von Wogen wie Berge. Nuh rief seinem Sohn zu, da er sich abseits hielt. O mein lieber Sohn, steig mit uns ein und sei nicht mit den Ungläubigen. Er sagte, ich werde auf einem Berg Zuflucht suchen, der mich vor dem Wasser schützt. Er sagte, es gibt heute nichts, das vor dem Befehl Allahs schützen könnte, außer für den, dessen er sich erbarmt. Die Wogen trennten sie beide und so gehörte er zu denjenigen, die ertränkt wurden. Der besorgte Vater ruft seinen verirrten Sohn, jedoch lehnt der ungehorsame Sohn dies ab. Wobei der intelligente Vater, der den letzten Ruf ruft, es gibt heute nichts, das vor dem Befehl Allah subhanahu wa ta'ala schützen könnte. Der verblendete Sohn jedoch verweigert den Gehorsam und der sich sorgende Vater sagt, mein Herr, mein Sohn gehört zu meinem Angehörigen. Daraufhin kam die Antwort, dass die Angehörigen bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht die Leiblichen sind, sondern die Angehörigen der Gehorsamen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er gehört nicht zu deinen Angehörigen. So wurde die Beziehung aufgrund des Tauhid und der Religion und des Schirk unterbrochen. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Ungehorsam untersagt und ihn zu den größten Sünden gemacht. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Allah verbot euch den Ungehorsam gegenüber euren Müttern. Und Allah subhanahu wa ta'ala würdigt den Ungehorsamen am Tag der Auferstehung keines Blickes, wie im Hadith berichtet wurde. Drei Arten von Menschen schaut Allah an der Auferstehung nicht an. Der Ungehorsame gegenüber seinen Eltern, der Abhängige von Rauschmitteln. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte auch, verflucht ist derjenige, der ungehorsam gegenüber seinen Eltern ist. Meine lieben Brüder und Schwestern, betrachten wir nun einige Formen des Ungehorsams. Manch ein Mensch gehorcht leider seiner Ehefrau und widersetzt sich seiner Mutter. Er ist gütig zu seinem Freund, jedoch behandelt er seinen Vater abweisend. Er erhebt seine Stimme gegen seine Eltern und widerspricht ihnen mit Worten. Er knallt die Türe, verweigert ihnen seine Unterstützung und womöglich sagt er sich aufgrund von weltlichen Angelegenheiten von ihnen los. Er spricht weder mit seinem Vater noch mit seiner Mutter, weil sein Vater ihm kein Auto kaufen möchte oder sie ihm nicht erlauben, das Haus zu verlassen und sagt, möge Allah mich von dir erlösen, deine Lebenszeit verringern und deinen Tod herbeieilen. Vielleicht wünscht sich der Vater sogar, dass sein Sohn niemals geboren wäre. Es gab mal einen Jugendlichen, welche nun Spaß zu sehr beschäftigt war und davon nicht erwachte. Er hatte einen praktizierenden und religiösen Vater, der diesen Sohn immer ermahnte und sagte, mein Sohn, nimm dich in Acht vor den Fehlern der Jugend, denn Allah verfügt über Mächte und Kräfte, die den Ungerechten sehr nahe sind. Und jedes Mal, wenn er ihn ermahnte, nahm der Ungehorsam zu. Und eines Tages, als er ihn ermahnte, erhob der Sohn die Hand und schlug den Vater. Der Vater schwor auf Allah subhanahu wa ta'ala, dass er zur Kaaba gehen würde, sich an ihre Vorhängen hängen und gegen den Sohn Dua machen würde. So ging er zum heiligen Haus Allahs subhanahu wa ta'ala, hielt sich an den Vorhängen der Kaaba fest und bat Allah, dass er den rechten Arm seines Sohnes abtrennen soll. Er hatte kaum das Wort ausgesprochen, da erstarrte die rechte Seite des Sohnes. Und andere verbannen ihren Vater aus dem Haus und verweigern ihm die Spende. Andere sagen zu ihrem Vater, du hast dein Anrecht in diesseits bekommen und das reicht für dich. Die Kinder fallen sich deshalb vor dem Dua der Eltern gegenüber. Sie hörten, womöglich geschieht dies, meine Brüder und Schwestern, zu einer Stunde, in der das Dua angenommen wird. Und dann hilft keine Reue mehr. Auch gibt es zahlreiche Beispiele, bei denen die Kinder sich Geld von den Eltern geliehen haben und es ihnen nie wieder zurückgegeben haben. Eines Tages rief ein Mann den Notarzt zu sich nach Hause. Als der Arzt ankam, wurde er in ein kleines Zimmer, ein Abstellkammer oder Waschraum geführt. Als wir die Tür öffneten, sahen wir einen alten Mann auf einem Bett liegen, in einem verkommenen Raum, in dem ein übler Geruch vorhanden war. Wir stellten fest, dass dies sein Vater war. Er sagte, heilt ihn und kümmert euch um seinen Zustand. Wenn er stirbt, bin ich das Problem los. Und blieb nur sozusagen, das Haus ist groß genug für den Vater. Oder ist dieses große Haus zu klein für ihn geworden? Ein anderer ungehorsamer Sohn zog seinen Vater an einem Bein zur Haustür. Daraufhin kam ein anderer Sohn und zog ihn auf die Straße. Der erste sagte, es reicht, ich habe ihn nur zur Tür gezogen. Der andere entgegnete, der Rest ist eine Spende von mir. Du hast deinen Vater zur Tür gezogen und ich ziehe ihn auf die Straße. Manchmal kann die Heirat auch ein Grund für den Ungehorsam sein, so dass der Sohn nach seiner Heirat plötzlich seine Mutter nicht mehr gehorcht, sich vor ihr abwendet und ihr nicht mehr hilft. Ein anderer vernachlässigt ihren Vater durch ihre schlechten Freunde und die Reisen ins Ausland. Und wenn die Eltern Geld brauchen, weigern sie sich. In der heutigen Zeit, meine Brüder und Schwestern, ist der Gedanke aufgekommen, weshalb machen wir das alles nicht mit den Feiern des Muttertags wieder gut? Wir sagen, ein Muslim küsst täglich den Kopf seiner Mutter und seines Vaters und bittet sie um Erlaubnis, wenn er das Haus verlässt und es betritt und behandelt sie gütig und begegnet ihnen mit Respekt. Meine lieben Brüder und Schwestern, was bedeutet Ungehorsam? Ja, was bedeutet überhaupt Ungehorsam? Ungehorsam ist jede Haltung, durch die den Eltern geschadet wird und diese Tat, die gegenüber anderen Menschen eine kleine Sünde wäre, ist bei den Eltern eine große Sünde. Wenn du beispielsweise dein Gesicht gegenüber deinem Freund verziehst, so ist dies doch nichts verboten. Den Eltern gegenüber ist dies jedoch ungehorsam und eine große Sünde. Zum Schluss, meine lieben Brüder und Schwestern, einige Ratschläge an meine Brüder und Schwestern. Wenn du in deinem Leben glückselig sein möchtest, erfolgreich im Diesseits und Jenseits, gerettet vor der Strafe Allahs am Tag der Auferstehung, so befolge die folgenden Ratschläge. Gehorche deiner Mutter und deinem Vater in allem, was sie dir befehlen. Sprech mit ihnen in gütiger Weise und mit Benehmen. Erhebe dich, wenn sie das Zimmer betreten. Küsse ihre Hand, wenn du das Haus betrittst und verlässt. Bewahre ihren Ruf, ihre Würde und ihr Vermögen. Ehre sie und gib ihnen alles, was sie verlangen. Ziehe sie in deinen Angelegenheiten zu Rate. Vermehre das Dua für sie. Bitte für sie um Vergebung. Wenn sie Besuch haben, so sitze in der Nähe der Tür und beobachte ihre Blicke, falls sie dir unauffällig eine Sache anordnen. Erhebe deine Stimme nicht in ihrer Anwesenheit. Unterbreche sie nicht beim Sprechen. Tu das, was sie erfreut, ohne dass sie es dir befehlen. Streite nicht mit ihnen über eine Sache. Und wenn du von deiner Meinung überzeugt bist, so versuche, sie auf die beste Art und Weise davon zu überzeugen. Wenn sie jedoch auf ihre Meinung beharren, widersetze dich nicht, auch wenn sie falsch liegen. Lüge sie nicht an und nimm nichts, das sie dir verbieten. Verlasse weder das Haus, noch verreise ohne ihre Erlaubnis. Störe sie nicht beim Schlaf. Bevorzuge weder deine Ehefrau noch deine Kinder vor deinen Eltern. Frage nicht nach dem Grund, wenn sie etwas machen, das dir nicht gefällt. Lache nicht in ihrer Anwesenheit, wenn es keinen Grund gibt zu lachen. Esse nicht vor dem, was vor ihnen liegt. Greife nicht vor ihnen zum Essen. Liege weder noch schlafe, wenn sie bei dir sitzen. Strecke dein Bein nicht aus, nimm nicht vor ihnen aus. Laufe nicht neben oder vor deinem Vater, sondern ein Stück hinter ihm. Setze nicht an einem Ort, der höher liegt als ihrer. Erwidere ihren Ruf schleunigst, wenn sie dich rufen. Nimm niemanden zum Freund, der seinen Eltern nicht gehorcht. Das sind einige Ratschläge an meine Brüder und Schwestern. Und alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Und Jazakumullahu khairan für eure aufmerksames Zuhören. Wir machen wie gewöhnlich eine kleine Pause und dann werde ich einige Fragen stellen. Es sind einige Fragen gekommen. Vielleicht mache ich zumindest erstmal einige Fragen, bevor ich einige Fragen stelle. Erste Frage, Assalamu alaikum, alaikum salam. Ich habe zwei Fragen zum Thema. Erstens, wenn die eigenen Eltern nicht Muslime sind, in welchen Punkten behandelt man sie anders als muslimische Eltern? Die nicht muslimischen Eltern behandelt man genauso gut. Außer wenn sie dir befehlen, einen Unglauben anzunehmen. Hier braucht man, also darf man ihnen nicht gehorchen, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat. Ansonsten sind das deine Eltern, sie haben das Beste für dich getan. Sie waren gütig zu dir, sie haben alles in dir investiert. Natürlich haben sie das aus anderen Blickwinkel gesehen als jetzt die Muslime. Trotz alledem hat Allah subhanahu wa ta'ala trotzdem, auch wenn sie dir befehlen, Unglauben zu begehen, sollst du ihnen gehorchen, aber er sagt am Schluss, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا, Das heißt, mein Bruder schon sei mit ihnen gütig in diesseits. Gütig. Von wem sollen sie? Von wem sollen sie, Barakallahu fikum, die Schönheit dieser Religion erfahren, wenn es nicht von euch ist? Von wem dann? Es ist immer ein Fehler, dass man sagt, ja, sie sind Kuffar. Das muss dich traurig stimmen, dass sie Kuffar sind. Das muss dich traurig stimmen, wenn sie gegen Islam sprechen. Schau sie mit barmherzigen Blick. Mit barmherzigen Blick. Und arbeite für sie. Und mach Dua für sie, Achi. Oder meine Schwester. Mach Dua für sie. Steh nachts auf für deine Eltern. So viel müssen sie dir doch wert sein. Steh auf. Steh auf für deine Eltern, auch wenn sie Kuffar sind. Flehe Allah an, dass er sie recht leitet. Wallahi, wenn du das schaffst, bist du einer der glücklichsten Menschen dieser Welt. Ja. Es ist einfach zu sagen, ja, sind Kuffar. Ja, sind aber auch noch Menschen. Sind noch Menschen. Und sie lieben es, auch mit Güte behandelt zu werden. Dann lass sie das erfahren. Deine Religion befiehlt dir das. Zweite Frage. Du sagtest, dass es eine große Sünde ist, wenn man vor den Eltern das Gesicht verzieht. Was genau ist mit dem Gesicht verziehen gemeint? Ja, negativ natürlich. Negativ. Ach, nicht schon wieder. So etwa. Nein. So. Genauso wie Uff. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ. Und sag nicht voll zu ihnen. Genau das Gleiche. Genauso gering. Genauso eine große Sünde. Nächste Frage, Assalamu alaikum, alaikum salam. Wie soll ich mich gegenüber meinen Schwiegereltern im Islam als Schwiegertochter verhalten? Und als verheiratete Tochter kann man nicht immer so wie Eltern wollen. Ja. Also vielleicht einen kleinen Rat an meine Schwestern. Wenn du in der Lage bist, deinen Mann zu unterstützen, besonders wenn er spürt, dass du gütig zu seinen Eltern bist, ja, wenn er das sieht, wenn er das hört, wenn das seine Eltern sagen, dann lässt er nichts auf dich kommen, nichts. Dann bist du einer der besten Menschen in seinem Herzen. Jeder Wunsch von dir, der kommt, wird nicht abgeschlagen. Jeder Wunsch von dir, der kommt, wird nicht abgeschlagen. Wenn du den Wunsch hast, zu deiner Mutter zu gehen, wird er nicht abschlagen. Ja. Und deswegen, manchmal, auch wenn das nicht deine Eltern sind, muss man vielleicht über seinen Schatten springen. Wenn du das im Angesicht Allah machst und für deinen Mann, dass er mit dir zufrieden ist. Und die Zufriedenheit deines Mannes bedeutet auch Paradies für dich, wie der Prophet gesagt hat. Dann wirst du merken, meine liebe Schwester, dass sehr vieles besser laufen wird in deiner Ehe, mit deinem Umgang in der Ehe, die Glückseligkeit im Haus, mit deinen Eltern. Alles wird wunderbar reibungslos, inshallah, laufen. Manche schaffen es nicht, aber ich rate ihnen, zumindest sich anzustrengen, Wallahu a'lam. Nächste Frage. Ich möchte wissen, wie soll ich mit meinen Eltern umgehen, wenn sie gegen den Islam sind? Also sie sind keine Muslime. Du sollst mit ihnen umgehen, wie Allah es dir befohlen hat. Wie ein Muslime. Die Klasse des Islam leben, dass sie das sehen, dass sie das spüren, dass sie das merken, dass sie es fühlen. Ja. Und wenn das zu übertrieben ist, was sie sagen, ruhig auch mal mit ihnen sachlich diskutieren. Wenn du merkst, es kommt nicht an, dann gehst du nach Hause und lässt dir nichts anmerken, flehst Allah an, subhanahu wa ta'ala, dass er ihre Herzen weit öffnet für diese Religion, dass er sie recht leitet. Es ist nicht einfach. Das Leben ist einfach, ist nicht einfach, meine liebe Schwester. Das ist so. Ja. Und wenn du schaffst, gut mit der Sache umgehen zu können, dann wirst du reichlich belohnt. Dann wirst du reichlich belohnt. Von Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira radiallahu anhu, seine Mutter, hat alles beschimpft. Islam hat sie beschimpft, den Prophet hat sie beschimpft. Bis er eines Tages, dass sich gar nicht sich anhören konnte und hat das Haus verlassen. Ist weinend zum Prophet gegangen. Weißt du, was er gesagt hat zum Prophet? O Prophet, mach Dua für meine Mutter. Er hat nicht auf seine Mutter geschimpft. Und er hat gesagt, die Verrückte, die ist nur am Schimpfen auf Allah. Nein, nein, er hat ihm Dua gefragt. Und der Prophet hat Dua für sie gemacht. Kam so Abu Bakr, Abu Huraira zu Hause, hat seine Mutter die Barmherzigkeit Allah erreicht und ist Muslima geworden. Und von solchen Menschen lernen wir. Ja, nächste Frage. Meine Frage. Gilt es auch für Stiefvater also? Also ob das also zunächst einmal dein Vater, wenn er noch am Leben ist, dass du ihn gütig behandelst. Wenn er gestorben ist, dann machst du das so, wie du auch gehört hast von Ahadithen und die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja, und ihn behandelst du ordentlich, den Stiefvater. Ja. Wie soll ich mich verhalten bezüglich den Ärzten? Ich muss ins Krankenhaus, um mich operieren zu lassen. Dabei werden aber nur Ärzte im OP sein. Da ich aber in 5 Wochen auswandern möchte, darf ich leider nicht so lange warten. Im Krankenhaus sagen sie, dass ich im OP auf der Intensivstation kein Niqab tragen kann. Aber die Nachsorge mir aber gesichert ist, dass ich nur von Ärztinnen versorgt werde. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll wegen den Ärzten und anderen Krankenhäusern, mir aber auch nicht garantieren können, dass ich Frauen im OP haben werde. Bitte geben Sie mir einen Rat. Ja, also Wallahu alam, man kann zumindest in den verschiedenen Krankenhäusern anrufen. Zumindest machen wir das, wenn es also wenn jemand ins Krankenhaus muss, und wird zumindest garantiert, dass eine Ärztin auf jeden Fall da sein wird. Und jetzt weiß ich nicht, wie notwendig diese OP ist. Wenn es natürlich notwendig ist, dann inshallah gibt es keine Einwände, dass auch die Ärzte diese Operation durchmachen können. Das ist eins. Was Niqab anbetrifft, wenn du das jetzt als Pflicht siehst, und im Intensivstation, Wallahu alam, ist auch eine Notsituation, da ist was, also ist mit Atmung und andere Dinge, die auf jeden Fall auch durchgeführt werden müssen. Kann ja sein, dass du Infusionen brauchst und so weiter. Wenn da also garantiert wird, Schwestern und Ärztinnen, dann gibt es keine Einwände, inshallah. Ja. Gibt es keine Einwände. Und wenn du praktisch jetzt vom Operation zum Intensivstation nachher auf stationäre Aufnahme bist, dann könntest du vielleicht schauen, ob das möglich ist, dass du ein Einzelzimmer bekommst. Ein Einzelzimmer. Manchmal muss man vielleicht was drauf bezahlen. Wenn das also nicht so schmerzhaft ist, das draufzahlen, dann rate ich dir, das besser zu machen. Da kannst du dich besser bewegen. Dann kannst du auch darauf bestehen, dass möglichst nur eine Schwester kommt. Und wenn ein Pfleger kommt, dann sagt er das vorher, der klopft vorher an und sagt, ein Pfleger, also das ist möglich, also ist sehr viel möglich. Ja. Das sind Dinge, also wenn das eine notwendige Sache, dann sehe ich von Allah an kein Problem, was Operationen anbetrifft. Wenn also Ärzte das machen, wenn nur die Ärzte das machen können. Ja, nächste Frage. Assalamu alaikum, alaikum salam. Wird das Fasten desjenigen angenommen, der sein Gebet nicht verrichtet? Bitte mit Dalil, da ich mit jemandem darüber diskutiert habe. Ja. Also, aus meiner persönlichen Überzeugung, von was ich also von Kitab und Sunna kenne, derjenige, der fastet und verrichtet sein Gebet nicht, sein Fasten wird nicht angenommen. Das ist zunächst einmal Fakt. Jetzt muss man aber auch sagen, es gibt zwei Meinungen in dieser Hinsicht. Und jetzt kommt es darauf an, ob die Rechtsgelehrten, die das auch so sagen, wie ich jetzt gesagt habe, zumindest der eine Teil, wenn sie davon überzeugt sind, dass derjenige, der kein Gebet verrichtet, kein Muslim ist, dann kann er fasten, solange er will, und sein Fasten wird nicht angenommen. Dann gibt es eine andere Gruppe von Rechtsgelehrten, die sagen, wenn derjenige das Gebet aus Faulheit unterlässt, ist er immer noch ein Muslim, und sein Fasten wird akzeptiert. Na, jetzt mit Dalil, das hängt vom Gebet ab. Na? Gebet beispielsweise Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran al-Karim, Masalakakum fi Saqar. Was hat euch zum Saqar gebracht? Saqar ist ein Höhlenfeuer. Dann werden sie sagen, Lam nakun min al-Musallin. Wir waren nicht von den Betenden. Wir waren nicht von den Betenden. Ja. Und diejenigen, die nachlässig in ihrem Gebet sind, hat Allah subhanahu wa ta'ala auch eine harte Strafe versprochen. Ja, dass derjenige, der seine Gebete nicht pünktlich oder verschiebt oder wie auch immer verrichtet, der zum Beispiel sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Wailun lil Musallin. Und Wail wird zumindest von einigen Tafsir-Gelehrten erklärt, dass es ein Fluss ist im Jahannam für diejenigen, die nicht beten, die ihre Gebete vernachlässigen. Also die beten, aber ihre Strafe aber nicht pünktlich. Also das heißt also, sie beten außerhalb der Zeit. Dann der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, die Verpflichtung zwischen uns und ihnen oder denen, uns Muslime, den anderen Nicht-Muslime, ist das Gebet. Wer das Gebet unterlässt, ist ein Käfer geworden. Ja? Und so weiter. Und dann sagen die Rechtsgelehrten, wie zum Beispiel Ibn Hazm al-Andalusi sagt zum Beispiel, dass Abu Bakr al-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas und sehr viele Sahaba radiallahu anhum, derjenige, der nicht betet, haben sie als Käfer betrachtet. Als Käfer betrachtet. Zum Beispiel. Und Umar ibn al-Khattab, als er im Gebet, Fajr-Gebet, mit einem Dolch gestochen wurde, also ist er zusammengebrochen. Dann hat man ihn in seinem Haus transportiert. Und immer wenn er wach wurde, hat er gefragt, haben die Menschen gebetet? Dann haben sie immer gesagt, ja, o Führer der Gläubigen. Dann ist er wieder bewusstlos geworden. Dann ist er wieder wach geworden. Dann ist er wach geworden. Dann hat er immer gefragt, haben die Menschen gebetet? Dann haben sie gesagt, ja, o Führer der Gläubigen. Und immer wieder haben sie gefragt. Und dann sagte er, La hadda fil Islam liman taraka as-salah. Keinen Anteil von Islam für den, der das Gebet nicht verrichtet. Ja, und sagte Sheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, al-Hadd, ist also ein Teil, das kann groß oder klein, keinen Anteil, das heißt, ist nicht Muslim, ist kein Muslim. Aber wie gesagt, das ist jetzt die Aussage derer, die denjenigen, der nicht betet, als Käfer betrachten. Die anderen sagen aber, dass wenn er das aus Faulheit unterlässt, immer noch ein Muslim ist und so sein Fasten angenommen wird. Jetzt, das sind zwei Rechtssprüche, barakallahu fikum. Jetzt setzen wir voraus, wir sehen denjenigen, der nicht betet, als Käfer. Dürfen wir zu ihm sagen, du bist ein Käfer? Wir dürfen zunächst einmal so diesen Satz nicht aussprechen, erst wenn wir ihm erklären, und wie wichtig das Gebet ist und welche Gefahren er sich begibt und was haben die Rechtsgelehrten gesagt und so weiter, in der Hoffnung, dass er das versteht und ruhig Dua mit ihm machen, sonst verschließt er sich und man hat ihn in diesem Sinne auch dann möglicherweise verloren. Deswegen ist es aus Weisheit, Warakalaufikum, und auch aus Vorsicht, ja, dass man nicht direkt sagt, du bist ein Käfer, sondern derjenige, der das betrachtet, dass man sagte, der bittet für ihn, macht ein Dua für ihn, dass er inshallah zu der Rechtleitung findet. Inshallah. Wallahu a'lam. Nächste Frage. Und die Schwester, die sich operieren lässt, macht inshallah für sie Dua, möge Allah subhanahu wa ta'ala dich heilen, meine Schwester, dass du inshallah nach der Operation wieder in guter Genesung findest. Inshallah, macht für sie Dua, inshallah. Nächste Frage. Meine Frage: Ich habe mich dazu entschlossen, inshallah Kopftuch zu tragen. Bin leider darauf angewiesen, arbeiten zu gehen und habe einen anstrengenden, guten Job. Ich darf aber leider nicht verschleiert arbeiten. Könnte ich mein Kopftuch privat tragen und bei der Arbeit ausziehen oder muss ich kündigen, sagt sie ja. kündigen aus dem Grund, obwohl ich dann wirklich ein Problem hätte, denn es ist niemand da, der für mich sorgen kann. Ja. Dann heiraten. Dann heiratest du. Also zunächst einmal sagen wir der Schwester herzlichen Glückwunsch, dass du inshallah dich dazu entschlossen hast, gehorsamer zu Allah subhanahu wa ta'ala zu werden, indem du diese Verschleierung al-Hijab anziehst. Jetzt kommt das Problem mit dem Arbeiten. Natürlich, ein Hijab, meine Frau ist verpflichtet, den Hijab anzuziehen. Egal, wo sie sich bewegt, wenn sie das Haus verlässt. Dann spielt es natürlich keine Rolle, ob man arbeitet oder nicht. Aber hier würde ich möglicherweise dir raten, vielleicht... Kann man Abul Hussein seine Telefonnummer hier inshallah hier posten? Ich rate dir, sag Allah Khairan, dass du vielleicht diesen kompetenten Bruder anrufst und mit ihm dieses Problem besprichst, dass er dir vielleicht einen persönlichen Rat gibt. Ja, einen persönlichen Rat. Kann jemand die Telefonnummer hier posten? Barakallahu fikum. Niemand da. Ja, gut, sehr schön. Ja, und dann nimmst du diese Nummer, inshallah, und versuchst du, wann du Zeit hast, anzurufen und sprich mit ihm in Ruhe. Und wenn du immer noch möchtest, kannst du auch gerne mich zu Hause auch anrufen. Das ist seine Nummer. Und dann können wir, inshallah, auch in Ruhe über das Problem sprechen, inshallah. Nächste Frage. Bitte schön. Nächste Frage, und zwar: Also, mein Vater, möge Allah ihm gnädig sein, hat uns 7 Kinder ohne Liebe aufgezogen. Nie hat er mit uns gelacht, noch kann ich mich je daran erinnern, dass er uns in den Armen genommen hat. Wir sind mit großer Angst vor ihm und mit unverhältnismäßig harten Schläge aufgewachsen. Nun sind viele Jahre vergangen und es ist für einige von uns sehr schwer, mit ihm liebevoll umzugehen. Wird Allah uns dafür bestrafen? Wir respektieren nach wie vor, aber es ist nicht wie die Liebe zu unserer Mutter. Ja. Also, dass er ohne Liebe und andere Methoden angewandt hat, sollte man vielleicht, Allah einem jetzt nicht sagen, ohne. Ach so. Ja, okay. Ja, da gehört noch was dazu. Er kommt auch nie in meine Wohnung und er hat 13 Jahre das erste Mal meine Mutter erlaubt, mich zu besuchen. Ich allerdings gehe immer zu ihm. Sehr schön. Also, Schwester, ich meine, du kennst ihn am besten, natürlich. Und du kannst am besten beurteilen, wie dein Vater zu euch war. Trotz alledem fällt mir persönlich sehr schwer, egal wie hart und welche Linie er befolgt hat, dass er seine Kinder nicht geliebt hat. Allahu alam, in welchen Umständen dein Vater aufgewachsen ist, das weiß ich nicht. Vielleicht kommt dein Vater aus irgendeiner Kultur, dass die Männer möglicherweise so reagieren, also ziemlich ziemlich Hierarchie ausüben und dominant und sein letztes Wort gilt und wenn einer das Wort erwidert, dann versucht man das im Keim zu erdrücken. Auch diese Menschen, ja, lieben ihre Kinder auf ihre Art. Auch diese Menschen. Eine Geschichte ist dem Propheten passiert, als er Hassan und Hussein geküsst hat und mit ihnen gespielt hat, kam ein Araber rein. Und wenn von Araber gesprochen wird, dann ist das immer gemeint, also Beduine. Also kam rein und das Erste, was er gesagt hat, als er den Prophet gesehen hat, sagte: Allah, küsst ihr eure Kinder, o Prophet? Das Erste, was er gesagt hat. Wahrscheinlich, da wo er gekommen ist das nicht drin. Na, der gesagte Prophet, ja, natürlich küssen wir ihre Kinder. Dann sagt er: Subhanallah, ich habe 10. Wenn ich reinkomme, sind sie ruhig. Also wenn er da ist, der spielt, hört auf zu spielen, derjenige, der lacht, hört auf zu lachen, und so weiter. Da sagt der Prophet zu ihm, Sallallahu alaihi wasallam: Was soll ich dir machen, wenn Allah die Barmherzigkeit aus deinem Herzen entzogen hat? Kann sein, dass er so wenig Barmherzigkeit in seinem Herzen war. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, barakallahu fik, ist, seine Rechte dürfen dadurch nicht verloren gehen. Seine Rechte, deine Pflichten, du wirst von deinen Pflichten nicht befreit. Wenn er seinen Rechten nicht nachgekommen ist und du hast das Gefühl, dann sollst du ihm auch vergeben und ihm das Gute erwidern. Dein Vater mit vollem Respekt, in voller Güte, mit voller Liebe sollst du deinem Vater entgegnen. Und wenn es dir schwerfällt, was durchaus möglich ist, dann bitte Allah subhanahu wa ta'ala, diese Sperre, die du in deinem Inneren fühlst und empfindest, davon befreit wirst. Ja, wenn man nicht kann, dann ist eine gewisse Sperre, die man mit sich trägt. Da ist man wirklich gesperrt. In Worten beispielsweise ist man gesperrt. Im Verhalten ist man gesperrt. In Reaktionen ist man gesperrt. Man möchte manchmal was sagen, dann ist man gesperrt. All diese Sperre ist also, wird von hat das also ist ein Ergebnis von dem, sicherlich von dem, was du erlebt hast. Aber subhanallah, unsere Religion ist eine barmherzige Religion. Islam ist eine barmherzige Religion. Trotzdem, da er dein Vater ist, hat er Rechte. Und er ist Muslim. Seine Rechte sind also unantastbar. Die müssen erbracht werden. Dazu bist du verpflichtet. Ja. Und danke Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dir die Möglichkeit gegeben hat, es immer wieder neu neu auszuprobieren und versuche auch inshallah auch immer, ich will nicht sagen zwingen, ja, über deinen Schatten zu springen, dass du inshallah wenn du barakallahu auch hier vielleicht eine Befreiung erleben möchtest, dann höre dir einige Vorträge. Höre zum Beispiel die Beschreibung des Paradieses. Höre auch die Beschreibung des Höllenfeuers. Dann lernst du hier automatisch, die Hoffnung und Furcht. Hoffnung auf seine Barmherzigkeit und Gnade und Paradies und Furcht vor seine Strafe im Diesseits. Das sind Dinge, die du im Laufe der Zeit bei dir immer sich dann tief eingeprägt werden. Und inshallah wirst du das auch schaffen. Und Jazakallahu khair. Nächste Frage, Assalamu alaikum, wa alaikum salam. Was ist, wenn jemand gegenüber den Eltern ungehorsam ist, dies aber nach dem Tod bereut und macht und viel spendet für die Eltern, kann das am Tag der Auferstehung als Vergeltung für die Sünden sein, die man gegenüber den Eltern gemacht hat, auf jeden Fall reuig Allah subhanahu wa ta'ala sich zuwenden, viel, viel Dua, Vergebung für sie bitten und Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, Spende in ihrem Namen, das heißt also für sie dann zu spenden, und besuche ihre Freunde, tu vieles für sie inshallah, und bi'idnillah Allah subhanahu wa ta'ala wird dir helfen am Tag der Auferstehung. Assalamu alaikum, alaikum salam. Nächste Frage ist das, kann ich Salat al-Maghrib mit Isha verbinden, wenn es Schwierigkeiten gibt oder so ähnlich wegen der Arbeit? Ich kenne ein Hadith, barakallahu fik. Ja. Also wenn das wirkliche Schwierigkeiten sind, und diese Schwierigkeiten weißt du am besten, ob das wirklich Schwierigkeiten sind. Und das Zusammenbeten ist nur manchmal, selten. Ja, damit ist gemeint. Manchmal, also nicht immer, jede Woche oder jeden Monat, ganz manchmal, dann gibt es keine Einwände. Ja, noch länger, ist zu kurz manchmal. Ja. Ja. Nächste Frage. Assalamu alaikum. Ja. Meine Eltern sind als Ungläubige gestorben. Kann ich Sakat? Was? Sakat? Sadaqa meinst du, für sie machen? Und wie kann ich sie noch würdigen. Wenn sie wirklich als Ungläubige gestorben sind, wie du es gesagt hast, als hast du ihnen schon mal Islam erklärt. Allah alam, hier kann man, Allah, also wenn jemand als Ungläubig gestorben ist, dann ist das ja, da kann man nichts machen. Da kann man nur hoffen, dass sie vielleicht von dieser Religion nichts gehört haben und vielleicht Allah sie nochmal prüft. Aber normal, wenn jemand als Nicht-Muslim stirbt, dann stirbt er als Nicht-Muslim. Wallahu alam. Also nächste Frage, wegen meinem Kopftuch, ich bin vom Arbeitsamt her schwer vermittelbar. Mein Beruf muss ich Labor ausüben, wo auch Männer mitarbeiten. Wie soll ich mich verhalten? Ja, Labor, also ich meine, da kannst du Allah einem dein Kopftuch ja tragen. Ja, da denke ich, da gibt es, kann man mit dem Mann nicht sprechen. Oder mit dieser Institution. Vielleicht solltest du mal mit ihnen sprechen. Sie können sich weigern. Und dann haben sie gesagt, das geht nicht, oder was? Nächste Frage, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wann hat man das Gebet zur richtigen Zeit verrichtet? Weil es gibt ja heutzutage Gebetszeiten festgeschrieben. Ist es noch zur richtigen Zeit, wenn man es kurz vor Endung dieser festgelegten Gebetszeiten betet? Ja, das ist dann unerwünscht. Ja, unerwünscht. Die beste Zeit ist der Beginn. Ja, pünktlich zu verrichten. Ja, zum Gebet nochmal. Ich verpasse immer das Fajr-Gebet und das ist nicht schön. Was nun? Was ist denn die Strafe, wenn ich es nicht richtig bete? Ja, du sollst dich jetzt weniger mit Strafen beschäftigen, sondern zusehen, dass du pünktlich betest, dass dein Fajr nicht verpasst. Das ist wichtiger jetzt. Dann stell einen Wecker oder sag deinen Eltern Bescheid oder Weckdienst, rufst einen Weckdienst an, dass sie dich anrufen um bestimmte Zeit und dann stehst du auf und betest. Nächste Frage. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Ich hätte noch eine Frage, inshallah. Wie kann man Folgendes in Deutsch übersetzen? Al-Ulu Allah. Ulu wer mit Ein. Lam oder was? Wow geschrieben. Ulu, die Hoheit, Transzendenz. Ja. Die Hoheit Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist eine Frage oder eine Geschichte hier? So. Assalamu alaikum. Ich weiß, dass meine Eltern stets das Beste für mich wollen. Und ich bitte Allah darum, dass er subhanahu wa ta'ala sie recht leitet. Doch wie gehe ich mit Situationen um, wo ich oftmals beleidigt werde und für Dinge verantwortlich gemacht werde, für die ich nichts kann. Und ich oft Dinge zu hören bekomme, wie von wegen ich mache die Familie kaputt, weil ich versuche den Islam zu praktizieren. Es tut weh und oftmals kommt es zu Diskussionen, wo ich manchmal sauer werde und auch mal die Stimme erhebe. Möge Allah mir verzeihen dafür. Es ist manchmal wirklich schwer, stets richtig zu handeln, gerade in solchen Sachen. Manchmal muss ich richtig Taktiken anwenden, um Sachen zu umgehen, die meine Eltern von mir verlangen, die haram sind und manchmal flunkere ich ein wenig. Zum Beispiel eine Einladung zur Hochzeit, wo ich weiß, wie es wird Musik gespielt, da ich weiß, da es zu also heißen Diskussionen kommt. Bezüglich Musik habe ich mir, geht es nicht gut. Sage ich mir, geht es nicht gut. Darf ich sowas machen? Darf ich gewisse Taktiken anwenden, um den Streit zu entgehen? Und habe ich jetzt schwere Sünden begangen, da ich mal die Stimme erhoben habe? Ja. Sind deine Eltern Muslime? Sind die Eltern Muslime hier? Ja, also er sieht ja, wie schwierig manchmal es ist, also wie viele Probleme ein Muslim zu Hause hat. Ja, das mit dem Flunkieren jetzt hier. Wenn du wirklich, also wenn du eine Sache zu erledigen hast oder zu tun und so weiter, dann kannst du das vorschieben, kannst du damit flunkieren. Das ist ja keine Lüge, sondern du nimmst ja einen Vorwand, der wahr ist, damit du bestimmte Dinge umgehen kannst. Ja. Also das sind, was diese Sprüche angeht, du machst die Familie kaputt, man kriegt tausend Sachen an den Kopf geworfen. Da sage ich immer, betrachte das als normal. Als normal, dass es von solchen Menschen kommt, die in Anführungszeichen nicht rechtgeleitet sind. Wenn sie rechtgeleitet wären, würdest du diese Vorwürfe nicht hören. Aber da sie Schwierigkeiten haben mit bestimmten Sachen in der Religion, werden sie wahrscheinlich manchmal richtig tief aus der Tasche bestimmte Sachen an den Kopf werfen. Ne? Von daher, warum sage ich das, betrachte das als normal, damit man etwas oder damit man besser umgehen kann. Also, dass ich dich nicht bejubel, da wahrscheinlich liegt das in der Sache, also da liegt das ja in der Natur der Sache. Du, da du Alhamdulillah zur Rechtleitung gefunden hast und Alhamdulillah Allah gehorsam bist, fällt mir gerade eine Sache von einem Rechtsgelehrten, der sagt, ein Muslim, Muslime beziehungsweise Muslime muss auch bereit sein, bestimmte Steuern zu bezahlen. Das heißt, Opfer zu bringen für seine Religion. Und in dem Fall, für dich ist es manchmal, die Rechtleitung zu praktizieren, ein richtiges Opfer, weil du dann vieles ertragen musst, das Beleidigen, Schimpfen und so weiter. Du kannst es nur gut überstehen, inshallah, wenn du immer wieder sagst, Hasbi Allah wa ni'mal Wakil zum Beispiel. Ja. Und dass du dich auch mit den Worten Allah subhanahu wa ta'ala beruhigst und dass du ja nicht aus der Haut fährst und die Stimme über deinen Eltern erhebst. Gegenteil, diese Eltern müssen noch mehr Milde erfahren, noch mehr Güte erfahren und noch mehr Liebe von dir erfahren. Und das werden sie dir nicht vergessen, da kannst du ganz sicher sein, egal wie abweichend sie von der Religion sind. Das werden sie nicht Aber das mit dem Flunkern und manchmal flunkere ich ein wenig. Also wenn du bestimmte Sachen vorziehst, also jetzt nicht lügst in dem Sinne, sondern tatsächlich, man nennt das auf Arabisch Tarwiya, dass man also sagt, im Moment habe ich keine Zeit. Und dann geht man und dann schreibt man sein Referat, den man in 2 Tagen vielleicht machen muss. Oder Allahu a'lam, was man zu tun hat. Es ist also, ich will es auch vielleicht etwas verdeutlichen an Brüder und Schwestern. Es ist ungeheuer schwer, wirklich schwer, für jedes Problem ein Patentrezept zu finden. Manchmal muss der beziehungsweise die Betroffene vor Ort versuchen, richtig zu reagieren. Weil die Situationen sind oft unterschiedlich. Der Inhalt der Sprache ist meistens übereinstimmend. Aber die Reaktionen, der eine ist explosiv und Emotion und der andere ist sachlich und ruhig und so weiter. Da soll also, wir sollen lernen, mit diesen Problemen richtig umzugehen, so dass wir persönlich keine Fehler begehen gegenüber unseren Eltern. Keine Fehler begehen gegenüber unseren Eltern. Und da gibt es eine Reihe von Beispielen. Ich hatte vorhin von Abu Huraira das Beispiel genannt, seine Mutter ja ihn beschimpft hat und nicht nur den Propheten, der noch am Leben war und. Und trotzdem hat Abu Huraira den Propheten um Dua gebeten für seine Mutter. Ja, schwer. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Das ist also, was man sagt, auch nicht einfach umzusetzen ist. Aber trotz alledem, mein lieber Bruder und meine liebe Schwester, reißt euch an Riemen, denn diese Geduld, den ihr mitbringt, und dieses Sabr, innallahu ma'as-sabirin, und diese Wahrheit, die ihr vertritt, tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, ja, dafür werdet ihr reichlich belohnt. Und Allah subhanahu wa ta'ala, ihm entgeht nichts. Sei sicher, wenn du dich an Allah wendest, mit einer tiefen Aufrichtigkeit und Demut gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, und flehe deinen Herrn, Wallahi, Wallahi und nochmal Wallahi, dein Ergebnis, deine Lösung findest du bei dem, der dich erschaffen hat. Wende dich an ihn, flehe ihn an, bitte ihn und ertrage das mit Geduld, und du wirst sehen, es wird immer besser. Und wenn es nur allmählich ist, aber es wird besser. Wallahu a'lam. Dann nächste, ich habe das Problem mit der Arbeit. Wenn ich auf der Arbeit bin, geht mein Iman runter, weil meine Kollegen mich immer wörtlich angreifen wegen mein Bart und meine Redensart. Ich habe sogar mein Bart abgemacht, weil ich schwach wurde. Ja. Ah, es ist schon wieder so spät, ja? Vielleicht sollen wir Feierabend machen. Schreibt mir jemand. Ja, gerne. Oder lass mich mal kurz zu dem Bruder. Also oft wollen meine Kollegen mich immer wörtlich angreifen wegen meinem Bart und meiner Redensart. Ja, was sagst du da so Schönes? Redensart. Hä? Oder ist er nicht mehr da? Kann sein. Also würde mich interessieren, was er so sagt. Meine Redensart. Muss man einen Bart tragen? Ja, man muss einen Bart tragen. Man muss einen Bart tragen. Dass ich sage, das ist meine Pflicht. Ja, wie lange wächst dein Bart? Was glaubst du, wie lange? Meinst du, kannst dein Bart als Schale benutzen? Sehr leicht, dann sei doch froh. Ja, also, nochmal zu dem Bruder. Du sollst versuchen, nicht schwach zu werden. War dein Bart lang? War dein Bart lang? Was du auf gar keinen Fall tun darfst, dass du dein Bart rasierst. Verstehst du? Ja, das darfst du auf keinen Fall. Denn Rasieren ist ein größeres Übel, als wenn man jetzt vom Bart etwas wegnimmt. Ja, Rasieren ist ein großer, beides sind große Übel. Nur das bisschen vom Bart nehmen ist geringere Übel, als wenn man ein Bart rasiert. Ja, von daher war es logisch, lässt du deinen Bart schön wachsen. Rasierst du ihn nicht, und wenn er zu lang ist, stützt du ihn ein bisschen. Das darf man zwar nicht, also wenn er die Faust erreicht hat, dann ist gut, weniger, wenn du das machst, nur bitte nicht rasieren. Und das, was über die Faust geht, darf man kürzen. Man darf kürzen, ja. Man darf kürzen, ja. Amin, schon. Es gibt nicht nur ein Hadith, mehrere Hadithe, die darauf hinweisen, dass der Bart, dass ein Mann sein Bart wachsen lassen muss. Ja. Jetzt kann es natürlich also wenn ich nochmal diese Kommentare lese, das sind keine schönen Kommentare. Ist das jetzt für dich ein Beispiel, wenn ein paar lackierte Brüder mit Krawatten vom Fernseher sitzen, dass sie als Beispiele genommen werden? Showmaster? Ja. Dann, wenn jemand das macht, dann soll er für sich selber die Verantwortung tragen. Ja. Was haben wir noch hier? Also, beim nächsten Kommentar werden wir rote Punkte geben. Wir wollen keinen Namen, bitte keinen Namen von Personen, keine Kommentare von jemand. Uns interessiert nur, was Koran sagt und was der Prophet sagt, was die Rechtsgelehrten darüber sagen, das interessiert uns. Wie die alle heißen, und das interessiert uns kein bisschen, wie derjenige heißt. Chris? Ja, sicher. Ja, das kannst du machen, Ari. Schreibst du den Hadith? Ich kann auch einige nennen, inshallah. Aber schreib, wo ich poste den Hadith. Der Bruder wird gleich was schreiben, inshallah. Chris, also zu dem Vortrag, wie ihr wollt, wollt ihr das? Ja, dann, wenn ihr das wirklich wollt, dann fragen wir erst einmal. Wählen das überhaupt die Mehrheit? Wir sind hier, wie viele Leute sind da drin? Ja, 37. Mal sehen, wenn 30 Jahre tippen, machen wir das. Ja, mir ist egal. Jetzt, morgen, wie ihr wollt, möchten die Brüder und Schwestern, den Vortrag, der heute gehalten wurde, auch die Fragen mitmachen. Das sind viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ey, egal, also ich, ey, das, also mir ist es egal. Aber da sind 15 Fragen. Ja, 15 Fragen. طيب Hayır inşallah. In diesem Sinne würde ich sagen, inshallah, wir unterbrechen jetzt den Dars für heute. Nein, Dars haben wir gemacht. Dars haben wir gemacht, ja. Und inshallah, Rahim, morgen ist Freitag, da ist Abu Hussein. Am Samstag, da weiß ich gar nicht, ob ich am Samstag was machen kann. Aber ich werde inshallah versuchen, alles zu tun, dass ich den Dars mache. Ansonsten inshallah sehen wir uns. Inshallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaykum. Ich wünsche meinen Brüdern und Schwestern eine geruhsame Nacht. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.